Your question says, okay, I'm not agree. Yes. I don't agree that everyone. Zu den Fragen. Das ist eine Anmerkung zum Handauflegen. Ich bin nicht damit einverstanden, dass jeder die Hände auf andere legt, denn es könnte etwas übertragen werden. Verstehe ich. Nicht jeder sollte anderen die Hände auflegen. Ich sehe es auch so. Ich bin sehr wählerisch in Bezug darauf, wer Hände auf mich legen oder mir prophezeien will. Ich bin extrem wählerisch, was das angeht. Manche Leute haben mich gefragt, ob sie in mein Leben hineinsprechen dürfen. Meine Antwort ist, du sprichst und ich entscheide, ob es in mein Leben geht. Ich gebe ihnen nicht einfach eine offene Tür, um allem zuzustimmen, was sie sagen. Es gab eine Menge Leute, die versuchten, mir die Hände aufzulegen. Would try to lay hands on me. Usually it has to do with they want to do that so that later when you go do something they can say that they gave you. Für gewöhnlich wollen sie das tun, damit sie später sagen können, dass sie dir die Salbung gegeben haben, mit der du gewirkt hast. Ich stelle mich nicht bei jedem Prediger an und lasse ihnen die Hände auflegen. Das Lustige ist, dass wir hier den Leuten sagen, geht los und legt Kranken die Hände auf. Aber das ist ein Unterschied. Und die Gefahr, auf die ich hätte hinweisen können, ist, dass Menschen damit auch dämonisches Zeug weitergeben. Dr. Summerall sagte häufig, Fliegen landen nicht auf einem heißen Ofen. Solange du also für Gott brennst, brauchst du dir darüber keine Sorgen zu machen. Aber wenn du zustimmst, dass dir jemand die Hände auflegt, dann ordnest du dich ihm unter. Deshalb solltest du wissen, wer da Hände auf dich legt. Du solltest also nicht einfach jeden die Hände auf dich legen lassen. Wenn jemand auf dich zukommt und das tun will, dann ist das was anderes. Ich sage euch zwar, ihr könnt jedem die Hand auflegen, aber ich sage nicht, dass euch jeder die Hände auflegen soll. Ihr solltet diejenigen sein, die Hände auflegen, nicht umgekehrt. Also ich bete für jeden, der es möchte. Wenn du mich bittest, werde ich für dich beten. Ich habe schon sehr früh einen Eid geschworen, dass ich es niemals ablehnen werde, an irgendeinem Ort zu predigen oder für irgendjemand zu beten, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Und das habe ich auch nie gemacht. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Aspekte bei dem, was wir tun. Wir sehen, dass viele Leute geheilt werden, während sie einfach dem zuhören, was wir lehren. Die Bibel sagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Wenn du also jemand bist, der hat, was man braucht, um die Hände auf Kranke zu legen und sie zu heilen, und du selbst bist krank, dann wäre es gut, wenn du Heilung direkt von Gott empfängst. Dann weißt du, was du empfangen hast, um es wegzugeben. Ich sage nicht, dass ich dir nicht die Hand auflege oder dass ich dich abweise, denn das werde ich nicht. Aber versuche zuerst, selbst zu empfangen. Okay. And one thing that I'll bring out, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Wenn du durch die Bibel gehst, findest du in Markus 16 die Beschreibung der Heilung für die Ungläubigen. Ein Gläubiger legt seine Hände auf einen Ungläubigen. Ihr findet keine Stelle in der Bibel, wo Gläubige anderen Gläubigen für Heilung die Hände auflegen. Ihr habt also vier Kategorien von Menschen. Ich habe vor kurzem sogar darüber gelehrt. Ihr findet die CDs oder MP3s auf unserer Webseite. Wie haben Sie es genannt? Qualifiziert für Heilung oder Heilung für alle? Irgendwas in der Richtung. Qualified for healing or healing for all, something like that. Anyway, but basically there are four categories. You've got the unsaved. Es gibt also vier Kategorien von Menschen. Den Nicht-Geretteten, den Frisch-Geretteten, den fleischlichen Christen und den geistlich reifen Christen. Und Gott hat Vorsorge getroffen, dass du geheilt werden kannst, egal zu welcher Kategorie du gehörst. Markus 16 spricht von der Heilung für Ungläubige. Eigentlich einfach. Der Gläubige legt seine Hände auf den Ungläubigen, dann wird es ihm besser gehen. Es spricht nicht darüber, dass er irgendwelche anderen Qualifikationen besitzen müsste, als eben krank zu sein, richtig? Nichts anderes. Also setzt nicht Bedingungen dahin, wo Gott keine gesetzt hat. Zweitens, Heilung für den frisch geretteten Gläubigen, nachzulesen im Jakobusbrief. In Kapitel 5 heißt es, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. In diesem Fall salben sie den Kranken mit Öl, aber das ist nicht das Auflegen der Hände. Es ist ein Unterschied. Sie salben mit Öl. Es ist ein ganz frischer Gläubiger. Es heißt dort nicht, Schande über euch, wenn es einen Kranken bei euch gibt. Du böser Sünder, du darfst nicht krank werden. Nein, du solltest zwar nicht krank werden, aber er schimpft dich deswegen nicht aus, sondern gibt dir die Medizin. Und die Medizin ist, ruf die Ältesten. Die Ältesten sollten in der Lage sein, zu dir zu kommen und dich zu heilen, indem sie mit Öl salben, was ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Und du wirst gesund. Wir werden uns den Vers 11 noch genauer anschauen, denn da stecken eine Menge Einzelheiten drin, mit denen wir eine Menge heiliger Kühe schlachten werden. In Jakobus 5, Verse 13, 14, 15 könnt ihr das nachlesen. Das ist also Heilung für Ungläubige und Heilung für frische Gläubige. Dann gibt es Heilung für die fleischlichen Gläubigen. Ein fleischlicher Gläubiger ist eine Person, die durch ihr Fleisch und ihre Sinne beherrscht wird. Fleischlich gesinnt sein bedeutet, von unserem Fleisch, von unseren Sinnen beherrscht zu sein. Die einzige Stelle, die wir haben, in der darüber gesprochen wird, wie ein fleischlich gesinnter Christ geheilt werden kann, steht in 1. Korinther 11, wo über das Abendmahl gesprochen wird. Das schauen wir uns später auch noch an. Ihr müsst im Kopf behalten, dass Paulus die Korinther im 2. Kapitel als fleischlich bezeichnet. Er sagt, ihr seid nicht geistlich, sondern fleischlich. Dann liest du weiter und kommst zu Kapitel 11, wo er über das Abendmahl spricht und sagt, aus diesem Grund seid ihr schwach und krank und sterbt verfrüht. Und der Grund ist, ihr unterscheidet den Leib Christi nicht, der für eure Heilung gebrochen wurde. Und ihr erkennt nicht, dass ihr durch seine Striemen geheilt seid. Gott hat also dafür gesorgt, dass du durch das Abendmahl geheilt werden kannst, selbst wenn du ein fleischlich gesinnter Christ bist. Du musst also nicht geistlich oder perfekt sein, um geheilt zu werden. Dann natürlich, die letzte Kategorie wird in Römer 8 angesprochen. Ich glaube, Römer 8, 16. Da sagt er, dass durch den gleichen Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der jetzt in uns wohnt, wird er unseren sterblichen Leib erneuern, lebendig machen, heilen, durch den gleichen Geist. Das bedeutet, wenn du ein geistlicher Christ bist, die Weise, auf die er dich heilen will, ist, durch den Geist, der in dir lebt, nicht dadurch, dass andere dir die Hand auflegen. Der Grund, aus dem er das will, ist, wenn du es auf diese Weise bekommst, dann kannst du dich zu anderen wenden und es ihnen weitergeben. Viele Leute sagen, weil ich selbst krank bin, kann ich nicht für die Kranken beten, bis ich nicht selbst gesund bin. Das ist nicht wahr. Der schnellste Weg für dich, gesund zu werden, wenn du krank bist, ist, für Kranke zu beten. Saat und Ernte, das funktioniert. Wenn du natürlich etwas Ansteckendes hast, wirst du nicht anderen die Hände auflegen wollen. Also vielleicht willst du das, aber sie wollen nicht deine Hände aufgelegt bekommen, um das mal etwas genauer zu sagen. Eine andere Frage war, Bruder Curry, hast du wegen deiner Kampfsporterfahrung ein Problem mit Tai Chi? Nein, habe ich nicht. Tu's nicht. Vielleicht hast du eins. Der Kampfstil, der am wenigsten gewalttätig aussieht, ist meistens der gefährlichste. Die Worte Tai Chi oder wie auch immer du sie aussprichst, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Wort ist tatsächlich Tai Chi Chun und es bedeutet wörtlich große vollendete Faust. Und es ist die Übung in Zeitlupengeschwindigkeit, das Atmen, die Chi-Übung. Ich muss hier mit meinen Bewegungen aufpassen. Es geht darum, die innere Stärke, das Qi, aufzubauen. Und wenn du das Qi richtig aufgebaut hast, dann hast du Gesundheit und Zentrierung und das ganze Zeug. Ein anderer Kampfstil, der sehr christlich aussieht, ist Aikido. Denn es gibt hier keine Schläge. Ursprünglich hieß es Aiki-Jujitsu und dort gab es Schläge. Aber es wurde in eine geistliche Übungsdisziplin umgeformt. Und der Name Aikido bedeutet, der Weg, den Geist zu harmonisieren oder Geistharmonie. Das macht es so gefährlich, denn es ist geistlich. Je geistbezogener es wird, umso gefährlicher ist es. So the more spiritual you get with it, the more dangerous it is in that sense. Now, again, the biggest problem I have with that. Das größte Problem, was ich damit habe, also ich kann euch nicht sagen, was ihr machen sollt. Ihr tut ja, was ihr richtig findet. Mein größtes Problem ist, dass wenn ihr das tut, ihr Christus nicht ähnlich seht. Einfach nur das. You are not looking like Christ. Simple as that. So. Eltern sagen mir, ja, aber ich will, dass mein Kind Kampfkunst macht, damit es Disziplin entwickelt. Aber du musst nicht zur Welt gehen, um Disziplin zu entwickeln. Du kannst in allem Disziplin entwickeln. Es ist einfach eine Frage, wie du etwas tust. Du kannst Disziplin durch Gebet entwickeln, durch Fasten und alles, was du tust. Du kannst diese Dinge in dir entwickeln. Now, what you have to be careful about is, when you try to develop discipline, making sure that it doesn't become legalism. Sei aber vorsichtig, dass aus Disziplinen keine Gesetzlichkeit kommt. Denn sonst bekommst du Leute, die tun, was du ihnen sagst, nicht weil ihr Herz geändert ist, sondern weil sie versuchen, zu deiner Gruppe zu passen. Und das Schlechte daran ist, wenn sie einmal drin sind, weißt du nicht, ob ihr Herz wirklich geändert ist. Der schnellste Weg herauszufinden, was im Herzen eines Menschen ist, ist, alle Begrenzung zu entfernen. Sobald du alle Begrenzungen entfernt hast, siehst du, was Menschen wirklich tun wollen. Predige einfach die Wahrheit und überlasse es Gott, die Menschen in diese Wahrheit zu leiten. Wenn eine Frau in eine Versammlung kommt und so angezogen ist, dass sie die Aufmerksamkeit aller auf sich lenkt, dann nimmst du einen Überwurf, den sie anziehen soll. Also die Frauen sollten das tun, die Männer sollten das nicht tun müssen. Geh zu ihr hin und sag, du siehst aus, als ob du frierst. Zieh mal den Umhang an. Die Bibel sagt, die älteren Frauen sollten die jüngeren Frauen lehren, wie sie ihre Männer lieben sollen und wie sie ihr Frausein leben sollen. Und genauso sollten die Männer die jüngeren Männer lehren und auch, wie man richtig lebt. Unser Problem ist, wir haben keine Jüngerschaft mehr in der Kirche. Und dann landen wir an der Stelle, wo alles erlaubt ist. Und wir haben keine Wirkung auf das Leben anderer Menschen, weil sie so entfernt sind. Deswegen hat Gott ein Jüngerschaftssystem gemacht. Was Kampfkunst angeht, es gibt da nichts, was Christusgemäß wäre. Nicht zu vergessen, dass, wenn du es tust, du Dämonen bekommst, um es mal auf den Punkt zu bringen. Alle möglichen Arten von verschiedenen Geistern haben damit zu tun. So etwas wie einen christlichen Kampfkunstlehrer gibt es nicht. Ganz einfach. Ich weiß, dass es da andere Ansichten gibt, aber ich sage das, weil ich selber mit Kampfkunst zu tun hatte. Vor 20 Jahren habe ich damit aufgehört. Als ich es noch betrieben habe und auch danach, haben mich Leute mit Pistolen, Messern und anderem bedroht. In der Vergangenheit musste ich mit diesen Situationen selbst fertig werden. Seitdem ich da raus bin und das Wort Gottes studiere und was die Bibel über den Namen Jesu sagt, wurden auch Waffen auf mich gerichtet. Ich habe mit dem Namen Jesu darauf reagiert und der machte alles viel einfacher, viel weniger anstrengend. A lot less strenuous. Okay. Now, okay. Die nächste Frage lautet: Siehst du Krankheit, Verwundungen und Geburtsfehler als dasselbe Problem an? Ja und nein. Folgendes Problem. Jeder wächst hoffentlich. Und jeder ist in einem anderen Stadium des Wachstums. Als wir mit dem DHT begannen, war ich in einer bestimmten Phase meiner geistlichen Entwicklung, sodass ich Dinge auf bestimmte Weise tun musste. Bei den anderen Dingen gibt es einfach Stufen der Entwicklung. Als ich begann, musste ich herausfinden, wie ich die Gabe des Heiligen Geistes in mir schüren konnte, um die Aufgabe zu bewältigen. Und ich musste herausfinden, was es bedeutet, inbrünstig zu beten. Which for me usually what that means or for let me as a general thing Und normalerweise bedeutet das, dass du aus dir heraustreten musst und wie einer handeln, der du nicht bist. Denn wenn du so handelst wie der Mensch, der du bist, würde es ja schon vorher funktionieren. Also, ich bin ein ziemlich ruhiger Mensch. Ich kann gut in einer Ecke sitzen und lesen, im Gegensatz zu ausgelassenen, übermütigen Menschen. Ich bin kein lauter Mensch. In der Kindererziehung musste ich meine Stimme nicht heben. Sie lernten, dass ich umso zorniger war, je ruhiger ich wurde. Das war gut für meine Stimme und es machte vieles viel einfacher. That was good on my voice, okay, and it made things a lot easier. And so, for me to stir up. Damit ich den Heiligen Geist schüren und zeigen konnte, dass ich an diesem Menschen Anteil nahm, damit ich das tun konnte und was immer ich tun musste, damit er gesund wird, dazu hätte ich aus mir herausgehen müssen. Ich hätte bereit sein müssen, laut zu werden, bereit sein müssen zu schreien, bereit sein müssen, lächerlich auszusehen, was immer nötig gewesen wäre. Also hieß es für mich, dass ich schreie und sehr lärmend werde. Ich habe mir einige der ersten Videobänder, wo wir mit Heilung dienten, angeschaut. Und das Erstaunliche ist, die Ergebnisse jetzt sind stärker, besser und schneller. Und es ist viel einfacher. Und ich glaube, der Unterschied hat auch damit zu tun, für wie viele Menschen ich beten musste. Damals konnte ich 50% meiner Energie auf eine Person verwenden, weil ich vielleicht nur für zwei Leute gebetet habe. Ich konnte mich verausgaben. Wenn ich heute bete, dann für 100 bis 200 Leute an einem Abend, also muss ich meine Kräfte einteilen. Und das Wichtige dabei ist, du musst herausfinden, wie du den Geist Gottes aus dir wirken lassen kannst, was immer nötig ist. Und dann musst du in der Lage sein zu lernen, wie man ihn wirken lassen kann, ohne dass du dich anstrengst. Denn wenn du in ein Krankenhaus gehst, kannst du nicht schreien und kreischen, sonst schmeißen sie dich raus. Dann hast du nur für einen Kranken gebetet. Manchmal musst du allerdings laut und stark werden, um der Krankheit einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Und wenn du dann Wirkung siehst, dann kannst du leiser werden, während du sicherstellst, dass die Ergebnisse bleiben. Ich musste lernen, das zu tun. Das war nicht einfach, aber es war einfach nötig, denn ich musste lernen, wie ich meine Kräfte einteilen kann. Die wahren Antworten, die ihr haben wollt, lernt ihr nur durchs Tun. Ich kann euch schon kleine, wichtige Details geben. Ich kann euch sagen, was wir gelernt haben. Ich kann euch schon mehr geben als ein paar Hinweise. Im Handbuch in Kapitel 1 werden wir damit anfangen. Der Grund, warum ich so anfange, ist, dass ich euch Zeugnisse geben werde und euch zeigen werde, was ich damit meine. Alle diese Kapitel sind wichtig für das Handbuch und ich werde es mit Zeugnissen illustrieren. Aber das Wichtige ist, dass ihr das Prinzip dahinter versteht. Es ist keine Formel. Ihr wisst, wir alle haben die Formeln ausprobiert und sie funktionieren nicht. Der Unterschied besteht darin, dass ihr werden müsst, was auch immer ihr bekommen wollt. Versteht ihr? Dr. Lake sagte häufig, das Geheimnis des Christseins liegt nicht im Werden, es liegt im Sein. Wenn ich sagte, du musst etwas werden, meinte ich keinen Prozess. Christen sind ja ständig bemüht, etwas zu werden. Lasst mich euch etwas anderes fragen. Wie viele von euch glauben an Evolution? Also daran, dass wir aus dem Urzeitschmutz kamen und aus Einzeller-Amöben und dann wurden wir Affen und das Ganze. Glaubt das jemand? Niemand? Also glaubt ihr an die Schöpfung? Also ihr glaubt nicht an Evolution, sondern an die Schöpfung, ja? Seid ihr sicher? Okay, der Grund, warum ich das frage, ist, wir sagen, dass wir an die Schöpfung glauben, aber dann handeln wir im Glauben an die Evolution. Denn wir denken, dass, wenn wir jeden Sonntag in die Kirche gehen, wir uns in die Christen entwickeln, die Gott eigentlich haben will. Aber er sagte nie, du wirst dich entwickeln. Er sagte, wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung, nicht eine neue Evolution, eine neue Schöpfung. Ihr müsst erkennen, dass die Sache, auf die ihr wartet, schon geschehen ist. Das ist der Schlüssel. Und du sagst jetzt, aber wenn es geschehen ist, wieso fühle ich das nicht? Weil es schon vor so langer Zeit geschehen ist, dass du dich schon immer so fühltest, wie du dich jetzt fühlst. Und du erkennst nicht, dass sich so, wie du dich jetzt fühlst, eine Salbung anfühlt. Aber ich fühle mich nicht gesalbt. Woher weißt du, wie sich gesalbt anfühlt? Ja, doch, wenn du Gänsehaut bekommst. Wirklich? Na, du kannst dich ja in einen Kühlschrank stellen und die Salbung fühlen. Wenn wir die Klimaanlage richtig runterstellen, dann wird jeder hier gesalbt. Willst du mir das sagen? Nein, es ist nicht die Gänsehaut. Du siehst die verschiedenen Manifestationen als die Ursache, und sie sind es nicht. Wenn ich wollte, könnte ich hier stehen und euch Geschichten erzählen, bei denen ihr in Tränen ausbrecht. Und ihr würdet weinen und euch schlecht fühlen. Und danach könnte ich euch lustige Geschichten und witzige Zeugnisse erzählen und ihr würdet euch amüsieren. Und das könnte ich alles in 5 Minuten machen. Ich kann euch vom Weinen zum Lachen führen in 5 Minuten. Was lernen wir? Unsere Gefühle sind total unbeständig und wir können uns nicht darauf verlassen. Doch wenn es um den christlichen Glauben geht, halten wir uns sofort an Gefühle. Wir wollen etwas fühlen, wir wollen etwas spüren, wir schauen nach Zeichen. Und obwohl die Zeichen uns folgen sollen, folgen wir ihnen. Das alles, was ich sage, ist nicht neu. Aber du musst an einen Punkt kommen, wo du aufhörst, jemand sein zu wollen, wo du einfach nur bist. Ihr müsst an diesen Punkt kommen, wo ihr sagt, ich weiß, ich habe es. Und dann anfangt, so zu handeln. Ich sag's mal so. Bevor du zur Polizeischule gehst, bist du ein Zivilist. Eine Person, wie jeder andere auch. Dann gehst du zur Polizeischule und machst einen Abschluss. Sie geben dir eine Marke und eine Waffe oder was auch immer hier üblich ist. Bist du damit ein anderer geworden als der, der keine Marke und keine Waffe hatte? Nein, nicht wirklich. Du hast vielleicht neues Wissen, aber du bist kein anderer Mensch. Glaubt ihr, dass Polizisten keine Gefühle haben? Wisst ihr, dass Polizisten mehr Strafzettel ausstellen, wenn sie häuslichen Stress haben? Das ist eine Tatsache. Weil sie mehr Strafzettel ausstellen, wenn sie schlechte Laune haben. Dann hattest du einfach Pech, dass es dich erwischt hat. Versteht, dass Polizisten nicht anders sind als andere Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass ihnen Vollmacht gegeben wurde, etwas zu tun. Nicht wahr? Aber sie sind nicht anders. Und die Vollmacht, die sie haben, kommt nicht von ihnen. Sie stellen sich nicht hin und sagen, halt, im Namen von Joe so und so. Sie sagen, halt, im Namen des Gesetzes oder im Namen der Stadt. Wer immer ihnen die Marke gegeben hat, dessen Autorität haben sie. Sie dürfen tun, was das Land oder die Stadt tun darf. Wenn ich euch das nur vermitteln könnte. Technisch gesehen habt ihr auch keine Autorität. Wir haben bereits über Matthäus 28 gesprochen. Da heißt es, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben, sagt Jesus. Stimmt das nun oder nicht? Also hat Jesus alle Vollmacht. Das sagt uns 2 Sachen. Erstens, der Teufel hat keine. Ja? Wenn der Teufel also irgendeine Vollmacht hätte, wäre diese Schriftstelle unwahr. Versteht ihr? Ja, aber weißt du, ich habe dem Teufel Autorität gegeben, als ich... Warte. Du hast dem Teufel Autorität gegeben? Ja, ich habe ihm Vollmacht gegeben, meinen Körper krank zu machen, als ich diese Sache gemacht habe. Nein. Warum glaubst du, ein Dieb oder ein Räuber hätten Vollmacht, etwas zu stehlen oder etwas zu tun? Wenn ein Dieb oder Räuber Vollmacht hätten, wären sie weder Dieb noch Räuber. Sie hätten die Vollmacht, etwas zu tun. Was sie zum Dieb oder Räuber macht, ist, dass sie keine Erlaubnis oder Vollmacht haben. Zweitens, warum glaubst du, du könntest ihnen Vollmacht geben? Woher hättest denn du diese Vollmacht? Aber Jesus gab sie mir. Nein. Wenn er sie dir gegeben hätte, hätte er nicht mehr alle Vollmacht. Ich sage euch, wenn ihr das versteht, ändert das alles. Ihr müsst verstehen, wann immer ihr im Namen Jesu sprecht, ist das nicht, weil ihr Vollmacht habt, sondern weil er alle Vollmacht hat. Die Autorität, die ihr benutzt, ist nicht eure eigene. Wenn es eure eigene wäre, müsstet ihr dafür gut genug leben, gut genug beten, genug fasten, was auch immer, damit euch Gott oder Jesus diese Vollmacht geben, die er euch gegeben hat. Aber in der Schrift seht ihr nirgendwo, dass er euch diese Vollmacht gegeben hat. Wir lesen davon, dass er alle Vollmacht hat. Und wenn Jesus alles hat, hat der Teufel nichts. Und technisch gesehen hast du auch keine. Du kannst dich also nicht auf deine guten Werke oder deine Vollmacht stützen, sondern auf seine guten Werke und seine Vollmacht. Und wenn du sagst, im Namen Jesu geh, dann hat das gar nichts mit dir zu tun. Es hat mit Jesus zu tun. Es ist seine Vollmacht, nicht deine. Then the beauty. Now see, the thing is, the beauty of that is, number one, you've been told that you have delegated authority. Das Schöne an der Sache ist Folgendes: Euch wurde gesagt, dass ihr abgeleitete Vollmacht habt. Habt ihr nicht? Man leitet Vollmacht nicht ab. Es ist einfach Vollmacht, die gegeben wurde, und sie kann wieder genommen werden. Wenn ihr euch die Evangelien anschaut, was Jesus mit den Aposteln gemacht hat, sie hatten abgeleitete Vollmacht. Er sagte ihnen, ihr geht jetzt in diese Städte und heilt die Kranken und tut diese Dinge. Das ist abgeleitete Vollmacht. Mit anderen Worten, es ist beschränkt auf einen besonderen Zweck und auf eine beschränkte Zeit. Er sandte sie zu einer Mission aus und sie kamen zurück. Technisch gesehen endete die Vollmacht, die sie benutzten, als sie zurückkamen. Denn sie beendeten die Mission. Es war nicht dauerhaft, solange er sie nicht aussandte, alles zu tun. Right now, once you realize that, you start to realize that it's not about your authority, it's his authority. Wenn ihr das versteht, erkennt ihr, dass es nicht eure Vollmacht, sondern seine Vollmacht ist. Versteht ihr? Ihr müsst wieder den Blick von euch selbst abwenden, damit nicht länger ihr sprecht, sondern er es ist, der spricht, wenn ihr sprecht. Now, what I'm talking about, this is what. Das ist es, was diejenigen verstanden hatten, die mit irgendeiner Kraft wirken konnten. Es war vielleicht nicht alles richtig, aber diese Kleinigkeiten hatten sie verstanden. Und deswegen waren sie so mutig, diese Dinge auszusprechen, weil sie verstanden hatten, dass es nicht ihnen gehörte, sondern Jesus. Und dass sie es nur für ihn aussprachen. Jesus sagte, wenn sie euch empfangen, dann empfangen sie mich. Wenn sie euch nicht empfangen, empfangen sie mich nicht. Erkennt ihr, in welcher Gemeinschaft wir mit ihm sind? Mit anderen Worten, wenn ihr sprecht, dann seid nicht ihr es, die sprechen. When you go, in other words, when you speak, it's not you speaking. Now, we could go into. Wir könnten in diesen Tagen hier noch tiefer einsteigen, aber der Hebräerbrief spricht genau das aus. It's really amazing if you study the epistles, it is amazing. Es ist so erstaunlich, wenn ihr die Briefe anschaut, denn da gibt es Aussagen, die ihr kaum glauben werdet. Ich meine, ihr müsst euch Mühe geben, es zu glauben, denn es ist einfach zu gut. Es ist erstaunlich. Ich verstehe nicht, warum Leute so viel im Alten Testament lesen, denn die guten Sachen stehen in den Briefen. Es ist so erstaunlich, was er da liest. Er schreibt, dass noch eine Ruhe bleibt. Aber diejenigen, die glauben, die sind in Gottes Ruhe eingegangen. Into God's rest. Right? Just look over. We're going to have to look over there because you're looking at me like a calf at a new gate. Schauen wir mal rein, denn ihr guckt ganz verwirrt. All right, let's go over here. We'll go to Hebrews. Let's see where I want to go. Wir schlagen Hebräer 4 auf. Ich lese das schnell vor, weil ich nicht so viel Zeit verbrauchen will. Es gehört nicht direkt zum Thema, aber es ist wichtig. Hebräer 4:1. Hebrews 4. I'll just read to this real quick here because I don't want to take a lot of time here because this isn't part of it, but it's important. Hebrews 4:1. Hebräer 4:1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Mit anderen Worten, wir wollen sorgfältig darauf achten, denn da gibt es ein uns gegebenes Versprechen, dass wir in seine Ruhe kommen können. Und wir wollen sicherstellen, dass wir es nicht verpassen, in seine Ruhe einzugehen. Denn uns wurde das Evangelium gepredigt, genauso wie bei ihnen. Aber das gepredigte Wort hat ihnen nichts genützt, weil es denen, die es gehört haben, nicht mit Glauben gemischt war. Achtung, jetzt hört zu. Denn wir, die es geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein. Wie er sagte, in meinem Zorn schwor ich, dass sie nicht in meine Ruhe kommen sollen. Denn die Werke sind vollendet, seit der Grundlegung der Welt. Although the works were finished from the foundation of the world. You hear that? The works. Habt ihr das gehört? Die Werke waren vollendet seit Grundlegung der Welt. Und er sprach an einer bestimmten Stelle vom siebten Tag auf diese Weise. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. How many of his works? Wie vielen Werken? Von allen. Gott hat also aufgehört mit allen Werken. Es gibt ungefähr 5 Worte, die Christen nicht glauben können. Eines davon ist alle. Aus irgendeinem Grund denken wir einige, wenn wir alle lesen. Aber es heißt nicht, er beendete einige Werke, sondern er beendete alle Werke. Richtig? Von Grundlegung der Welt. Vers 5. An der vorher genannten Stelle heißt es jedoch, in meine Ruhe nehme ich sie niemals auf. Dann muss es also noch Leute geben, die aufgenommen werden, nachdem die anderen, die die gute Nachricht zuerst gehört haben, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben. Jetzt wissen wir, dass es Glauben braucht, um in die Ruhe zu kommen. Mit Unglauben kommst du nicht rein. Deshalb setzt Gott aufs Neue einen Tag fest, ein neues Heute. Nach so langer Zeit lässt er, ich habe es schon angeführt, durch David ausrufen, seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt. Denn hätte schon Josua das Volk in die Ruhe hineingeführt, dann würde Gott nicht noch von einem anderen Tag danach sprechen. Folglich steht die versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch bevor. Denn wer in die Ruhe Gottes gelangt ist, ruht auch selbst aus von seiner Arbeit. Hört ihr das? Also Gott sagt, kommt in meine Ruhe. Denn wenn du in seine Ruhe kommst, hast du aufgehört mit deinen eigenen Werken. So wie Gott ausruht von den Seinen. Hört ihr? Gott arbeitet nicht. Das steht da. Gott hat aufgehört mit seinen Werken. Tatsächlich heißt es, dass diese Werke von der Grundlegung der Welt beendet waren. Jetzt versteht ihr, warum in der Bibel alles in der Vergangenheitsform steht. Deswegen sind es nicht deine Werke, wann immer du die Kranken heilst. Warum? It's not your works. Why? You've ceased from your works. Weil du von deinen Werken ruhst. Wessen Werke sind es denn? Nun, es sind Jesu Werke. Aber jetzt passt auf. Gott ruht auch von seinen Werken. Also sind die Werke getan. Selbst die Werke, die du tust, sind nicht deine Werke. Versteht ihr? Gottes Werk ist bereits getan. Und wenn Gottes Werk schon getan ist, brauchen Menschen nicht geheilt werden, denn sie wurden bereits geheilt. Versteht ihr? So what is the fight of faith? Also, was ist dann der Kampf des Glaubens? Das Ruhen, denn es ist getan. Und der ganze Ärger, den der Teufel macht und seine Vorgehensweise ist, dass er dich vom Ruhen abhalten will. Er will dich im Tumult festhalten. Ich will das mal auf unsere Situation anwenden. Nehmen wir an, du betest für jemanden. Du legst ihm die Hände auf, gehst dann zurück, nichts ändert sich. Die meisten Christen sagen an dieser Stelle, na gut, ich versuch's nochmal. Dann tun sie es nochmal. Und sie denken, dass sie nochmal von vorne anfangen, weil sie denken, dass es vorher nicht funktioniert hat. Aber du beginnst nicht von neuem. Du fügst etwas hinzu. Denn du kannst nur geben, was du hast. Du tust es also in sie hinein. Wenn du es in sie hineintust, dann tust du so viel hinein. Ich werde ein paar Zahlen benutzen, aber versuch nicht, diese Zahlen mit Spitzfindigkeit zu behandeln. Ich benutze sie einfach als Beispiele. Also zum Beispiel, um euch den Kern dieser Sache zu erklären und warum es funktioniert. Nehmen wir an, du hast gerade das erste Mal für jemanden gebetet. Und vielleicht siehst du keinen Effekt, wer weiß. Aber vielleicht siehst du, wie etwas passiert. Großartig. Wenn du nichts siehst, na gut. Maybe you won't see anything. Who knows? Maybe you do. Great. If you do, if you don't, okay. Let's say it is brain cancer. Sagen wir, es ist Hirntumor und die Person stirbt, wenn du keinen Erfolg hast. Also du stehst unter Druck, ja? Aber du hast noch niemanden von irgendetwas geheilt gesehen. Jetzt versuchst du also, deinen Glauben anzufachen und dich selbst in die Lage zu versetzen, dieses Ding zu vernichten, damit du etwas bewirken kannst. Nehmen wir an, du tust etwas, aber siehst keine Änderung und trittst zurück und sagst, okay, ich glaube, es hat nicht funktioniert. Nun, als du im Glauben gehandelt hast, hat es funktioniert. Aber in dem Moment, in dem du zurücktrittst und nach deinen Sinnen und dem Augenschein urteilst und sagtest, ich glaube, es hat nicht funktioniert, in diesem Moment stoppte es. Die Heilung wirkte, bis du das gesagt hast, selbst wenn du nichts gesehen hast, weil du eben nur so wenig hineingebracht hast. Ich kann inzwischen sagen, hauptsächlich mehr durch viele Erfahrungen als durch irgendetwas anderes, dass eine Person zu mehr als 70% im Inneren geheilt sein muss, bevor du irgendwelche äußeren Anzeichen sehen kannst. Das Problem vieler Leute ist, dass sie nicht drücken und schieben, bis sie die Person an einen Platz bringen, wo die Heilung von innen nach außen kommt, sodass man sie sieht. Wenn sie keine Wirkung sehen, hören sie auf. Aber sagen wir mal, dass du keine Ergebnisse bekommst. Du findest aber jemanden, der Ergebnisse bekommt, und du fragst ihn: Macht's dir was aus, wenn ich mit dir mitgehe, wenn du für Menschen betest? Nein, nein, komm doch mit. Und du schaust ihm einfach zu. Und dieser Mensch tut es einfach und hat Erfolg. Sagen wir, er hat wirklich gute Ergebnisse. Er geht zu jemandem und dient ihm und der Kranke wird geheilt. Und weil du mit ihm mitgehst und jetzt Erfolge und Heilung gesehen hast, wirst du wahrscheinlich auch Ergebnisse sehen, wenn du das nächste Mal für jemanden betest. Warum glaubt ihr, hat Gott sich das Jüngerschaftsprogramm ausgedacht? Why do you think God instituted the discipleship program? That's why. So that you could go. Damit du mit jemandem gehen und zuschauen kannst. Und wenn du dann mit jemandem mitgehst, sollte diese Person zu dir sagen: Diesmal betest du. Vielleicht sagst du dann: Oh, ich weiß nicht, vielleicht wird er nicht gesund. Nein, mach's einfach, du betest jetzt. Und während du betest, wird dein Mentor sicher nicht herumstehen und in die Gegend schauen. Nein, er wird mit dir glauben. Und der Kranke wird geheilt werden. Und du wirst glauben, es wäre dein Glaube gewesen. Nein, es war der Glaube der anderen Person, die herumstand und dir zustimmte und an die Heilung glaubte. Aber weil jetzt Resultate sichtbar sind, sagst du: Wir haben es geschafft. Und dein Glaube wird raufklettern. Wenn die Person, die dabei ist, geistlich reif ist, dann hat sie kein Ego. Dann wird sie dir nicht sagen: Du glaubst doch nicht, dass du das warst, oder? Schließlich stand ich da drüben und es war mein Glaube. Komm schon, wer bekommt hier Ergebnisse? Natürlich war ich das, also denk nicht, dass du das warst. Nein, sie werden dich anschauen und zu dir sagen: Siehst du, du kannst das. Selbst wenn sie genau wissen, dass es ihr Glaube war. Sie sagen eher: So macht man das. Das hast du erledigt. Das war gut. Und wenn du das nächste Mal losgehst, dann hast du eher Erfolg. Warum? Weil das so laufen sollte. Jüngerschaft. Sie schauen zu, sie tun es. Wenn sie das nächste Mal rausgehen, tun sie es und der Nächste kann zuschauen. Dann kann man Vorschläge machen. Vielleicht sagst du es so, vielleicht machst du es auf diese Weise. Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt? Was geschah da? Das sind die Fragen, auf die ich immer warte. Auf Menschen, die fragen: Wenn du deine Hände auf Kranke legst, was passiert da? Was fühlst du dann? Was denkst du? Was tust du dann? Denn ich sage euch, was du in dem Moment glaubst, in dem du betest, ist das, was passieren wird. Überlegt mal Folgendes. Wenn du gerade für jemanden betest, dann setzt du Leben frei. Wenn du für jemanden betest, dann gibt es zwei Aspekte, den juristischen und den vitalen. Der juristische ist: Im Namen Jesu, sei geheilt, Teufel geh, Krankheit geh. Das ist juristisch, denn du übergibst den Räumungsbefehl. Das ist der juristische Teil. Aber da fehlt noch der vitale Teil, wo Leben fließt. Aus deinem Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer heilt den Kranken tatsächlich? Der Heilige Geist. Wo kommt er her? Er fällt nicht aus dem Himmel. Er quillt aus dir heraus. Er kann aus dir quellen wie ein Feuer, das Hitze in alle Richtungen strahlt. Unser Problem ist, dass wir eine Formel haben wollen. Aber in Wirklichkeit geht es so nicht. Es ist, wie wenn jemand nahe bei dir steht. Wenn du jemandem nahe kommst, kann er deine Nähe spüren. Warum? Weil dein Geist ausstrahlt und sein Geist ausstrahlt, die beiden Geister berühren sich und das spürst du. Wenn dein Geist mit dem Heiligen Geist gefüllt ist und sie eins geworden sind, dann spürt diese andere Person den Geist Gottes. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Nicht zwei Geister, einer. Okay? Je mehr du in Zungen betest, je mehr du dich auferbaust, diese Dinge machst, umso weiter strahlt dein Geist und der Geist Gottes aus. Deswegen konnte Petrus vorbeigehen und die Leute unter seinem Schatten wurden geheilt. Es war nicht sein Schatten, der heilte, sondern der Geist Gottes strahlte von ihm aus über die Distanz seines Schattens. Wenn du also in diesen Bereich kommst, dann genügt schon die Anwesenheit von so jemandem, um geheilt zu werden. Normalerweise wird so etwas die Salbung genannt. Aber es ist nicht die Salbung, es ist der Geist, der allerdings die Salbung ist, versteht ihr? Es ist nicht dasselbe. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass manche denken, die Salbung ist, wenn Gott etwas auf dich legt. Hier, Batsch, du bist gesalbt. Jetzt hast du eine Gabe, jetzt hast du eine Kraft. Nein, das stimmt nicht. Wir benutzen hier die falschen Worte. Wir werden noch darüber sprechen. Was wir sehen ist, wenn du anfängst zu dienen, dann fließt Leben in die Kranken. Und wenn ich meine Hände auf Kranke lege, dann ist es nicht so, dass meine Hände aus Fleisch das Fleisch heilen. Es ist der Geist in meiner Hand, der in den Geist dieser Person geht und aus ihrem Fleisch kommt. Also Geist zu Geist, nicht Fleisch zu Fleisch. Geist zu Geist ist, wie wenn man Wasser auf eine Pflanze gießt. Und du gießt nicht auf die Blätter, denn da hilft es nichts. Sondern du gießt es auf die Wurzel, dann geht das Wasser durch die Wurzel in die Blätter. Das ist es, was passiert. Und deswegen musst du deine Hand auch nicht auf die kranke Stelle legen. Du kannst sie irgendwo hinlegen. Und das ist es, was zählt. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Wann immer du also die Worte Gottes aussprichst, oder wenn du die Hände auf jemanden legst, ist es der Geist, der in sie geht. Dieser Geist ist der Geist des Lebens. Er ist es, der heilt. Du kannst ihn aussprechen, du kannst die Hände auf sie legen, oder du schaust jemanden nur an und übermittelst den Geist Gottes. Durch einen Blick. Du kannst es durch verschiedene Arten ausstrahlen, denn die Kraft Gottes folgt deiner Absicht. Nehmen wir an, ich bete für jemanden. Ich habe den juristischen Teil schon getan und der Krankheit befohlen zu gehen. Aber jetzt will ich das Leben in ihn fließen lassen. Und genau dann geht jemand vorbei und spricht mich an, Bruder Curry, könntest du? Und meine Aufmerksamkeit wird abgezogen. Also das Leben kann in die Person fließen, besonders wenn ich sie berühre. Aber das Problem ist, wenn deine Aufmerksamkeit woanders ist, bist du nicht mehr verbunden mit der Person und sie werden von dir gar nichts bekommen. Du musst mit jemandem zu einem gewissen Grad verbunden sein, um fähig zu sein, Leben in sie geben zu können. Einer der schnellsten Wege, mit jemandem verbunden zu sein, ist Erbarmen. Nicht Mitleid, Erbarmen. Mitleid leidet mit. Erbarmen weiß, dass es nicht richtig ist. Das ist ein Unterschied. Mitleid sagt, du armes Ding, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Erbarmen sagt, du armes Ding, lass mich dir helfen. Das ist ein großer Unterschied. Stell dir vor, du dienst Menschen mit Heilung. Dann wirst du umso mehr Glauben haben, je mehr Heilung du siehst, besonders für diese Krankheit. The more results you see, the more faith you have, especially. Zum Beispiel, du betest für jemanden mit Migräne und sie geht weg. Das nächste Mal, wenn du gegen eine Migräne betest, was wird wohl passieren? Zwei Dinge werden geschehen. Erstens wirst du dich anders verhalten, denn wenn sie dir das Problem schildern, wirst du sagen, ach so, na schön, schau mal. Weil du es vorher schon gesehen hast. Migräne? Schau mal. Jetzt ist es anders. Vorher war es mehr, okay, na gut, dann wollen wir mal. Aber diesmal ist es eher, ach so, das hatten wir schon mal, schaut mal. Es ist jetzt anders, denn dein Glaube ist auf einem höheren Level dafür. Warum? Weil du es gesehen hast. Jetzt willst du aber nicht nur mit Migräne umgehen können. Du willst genauso wirksam beten können bei Krebs, bei AIDS, bei allen anderen. Und der Schlüssel dazu ist das, was ich das David-Prinzip nenne. Ihr erinnert euch, König David, bevor er König war? Sie fragten ihn, du willst diesem Riesen entgegentreten? Und er sagte, ich werde mich um Goliath kümmern. Und sie sagten, du bist verrückt. David sagte, nein, seht mal, Gott war mit mir bei dem Bären. Er war mit mir bei dem Löwen. Er wird auch mit mir sein bei diesem Philister. Das David-Prinzip ist, das Geheimnis des Glaubens in jedem Bereich ist im Grunde fähig zu sein, die vergangenen Siege auf die gegenwärtige Situation anzuwenden. Wenn du die vergangenen Siege auf gegenwärtige Probleme anwenden kannst, wirst du in jeder Situation den Sieg davontragen. Du sagst dir, Gott war mit mir bei der Migräne. Habt ihr bemerkt, dass der Bär und der Löwe geringer waren als der Riese? Denn Bär und Löwe würden fliehen, wenn sie eine Gelegenheit hätten, im Allgemeinen, und wenn nicht ihre Jungen bedroht wären. Sie würden versuchen, wegzukommen. Im Allgemeinen versuchen sie nicht, hinter dir herzukommen. Natürlich gibt es Ausnahmen. In der Regel gehen sie aber nicht auf dich los. Aber ein riesiger Soldat auf der feindlichen Seite hat nur eine Absicht, dich zu töten. Denkt mal, weder der Bär noch der Löwe waren so große Gefahren wie dieser Philister. Und trotzdem sagt er, natürlich kann ich den Philister erledigen, denn Gott war bei mir, als der Bär kam und auch als der Löwe kam. Er nimmt zwei Probleme, die nicht so groß waren, und sagt, weil Gott mir bei den kleineren geholfen hat, wird er mir natürlich auch bei diesem größeren Problem helfen. Der Schlüssel ist, du musst in der Lage sein, vergangene Siege auf gegenwärtige Probleme zu beziehen. Sobald du erkennst, dass aus Gottes Sicht AIDS nicht schwieriger als Migräne ist, das Problem ist nur, dass wir die Probleme häufig nicht aus Gottes Sicht ansehen, sondern aus der menschlichen Perspektive. Je mehr du Menschen auf dich Einfluss nehmen lässt, umso weniger wirst du die Probleme aus Gottes Sicht sehen können. Ich schaue nicht viel Fernsehen, aber es gab immer mal wieder Serien, die ich gerne angeguckt habe. Und die werden dann häufig irgendwann abgesetzt und ich konnte sie nicht weitersehen. Eine Zeit lang war eine meiner Lieblingsserien The Unit, hauptsächlich wegen der Kameradschaft und der Verbundenheit der Einheit. Aber dann fingen sie an, Unsinn zu machen und Müll zu zeigen und ich musste aufhören. Wenn sie bei dem militärischen Inhalt geblieben wären, wäre es großartig gewesen. Eine andere Serie, die ich auch mochte, war NCIS. Ich mochte Jethro Gibbs und seine Einstellung, falls ihr wisst, von wem ich spreche. Ich mochte die Idee, wie er manchen einen Klaps auf den Hinterkopf gab. Und dann gab es die Serie Dr. House. Ich konnte mich mit Dr. House identifizieren, denn er war sehr unorthodox und hatte eine ungewöhnliche Eigenart. Als wir mal drüber sprachen, sagte ich, ich hätte nichts dagegen, so eine Mischung aus House und Jethro Gibbs zu sein, versteht ihr? Ich habe das also angeguckt. Nicht immer, aber immer, wenn ich die Gelegenheit hatte. Und eines Abends schaute ich also zu und ich fand es spannend zu sehen, wie die Dinge zusammenhängen und was passiert. Und ich sage das nicht, um euch den Spaß zu verderben, wenn ihr die Serie mögt. Ich mochte sie auch, aber ich musste aufhören. Also, wenn ihr sie mögt, kein Problem, aber ich musste aufhören. Aber damit ihr mich versteht, ich saß eines Abends da, und der Geist Gottes sagte zu mir, wenn du weiter zuschaust, wird es deinen Glauben verletzen. Und ich dachte, hey, das ist eine gute Serie, Mann, wirklich gut. Ich versuchte alles, was ich an Argumenten hatte. Aber Gott, sie besiegen Krankheiten und Gebrechen, das ist gut. Und er sagte, aber sie tun es nicht durch mich. Also du gewinnst keine Diskussion gegen Gott. Als ich also zuschaute, merkte ich, was sich verändert hatte. Wenn ich für Leute betete, stellte ich mir vor, wie etwas in den Leuten passieren sollte. Ich stellte mir zum Beispiel vor, wie die Neuronen auf ihren Bahnen liefen. Ich betete also noch für Leute, aber das Schlimme war, das bemerkte ich, wann immer ich für Leute beten wollte oder sie fragte, was brauchst du, und sie dann sagten, welche Krankheit sie hatten. Dann würde ich mir automatisch die Ursache dafür vorstellen. Und ich würde sofort denken, wahrscheinlich hast du das Falsche gegessen. Oder du hast vielleicht das falsch gemacht. Oder der Grund liegt vielleicht darin, dass... Und ich merkte, wie es meinen Glauben angriff. Denn, versteht, das falsche Essen ist nicht der Grund für das Problem. Man könnte sagen, dass das falsche Essen einen Riss in deiner Rüstung verursachen kann. Aber es ist ein Dämon, der diesen Riss in deiner Rüstung ausbeutet. Und wir gehen nicht nur zu diesem Riss, sondern wir gehen zu der Ursache, zu der Wurzel dieser Sache. Leute fragen mich, glaubst du an geistliche Ursachen von Krankheiten? Ja, das tue ich. Sie wird Satan genannt. Ganz einfach, oder? Aber glaubst du nicht, dass Verbitterung der Grund für Arthritis ist? Nein, ein Dämon verursacht die Arthritis. Und wenn du aufhörst, dich wie er zu benehmen, dann wirst du es wahrscheinlich nicht mehr haben. Ich dachte mir, ich werfe das mal ein. Come on, lighten up, all right? Don't get mad. Kommt schon, seid wieder fröhlich, werdet nicht böse. Das ist manchmal das Problem mit uns Christen. Wir nehmen uns selbst zu ernst. Ich nehme mich selbst nicht so ernst, aber meinen Dienst nehme ich sehr ernst. Deswegen mache ich das noch. Wenn du dich selbst zu ernst nimmst, wirst du nicht bleiben. Du musst dich auch entspannen können. Wenn du dich nicht an deinem Dienst freuen kannst, wirst du ihn nicht lange machen. Es darf keine Arbeit sein. Es darf kein Kampf sein. Es darf nicht etwas sein, wo du nur durch willst. Es muss etwas sein, was du tun möchtest. Es muss so weit kommen, dass du daran Spaß hast. Und wenn es dir Freude macht, dann tust du es. Der beste Weg, sich daran zu freuen, ist es, wenn du gewinnst. Wenn du gewinnst, wird es erfreulich. Verlieren macht keinen Spaß. Und wenn du zu oft verlierst, fängst du an, dich zurückzuziehen. Der Teufel versteht seine Arbeit so, dass er dich dahin bringen will, aufzuhören. Er kämpft darum, dass du versagst. Das ist seine Absicht. Habt ihr schon bemerkt, wie hart er arbeitet, um dich von deiner ersten Heilung abzuhalten? Warum? Weil er genau weiß, wenn du einmal Erfolg hast, dann wird er dich nicht stoppen können. Also wird er sich mit Händen und Füßen zur Wehr setzen, um dich von deinem ersten Sieg abzuhalten. Und das Schöne daran und der Schlüssel ist, das Ganze ist ein Kampf des Glaubens. Er will dich dazu bringen, dass du mit Heilung aufhörst. Das ist sein einziges Ziel, dich dazu bringen, dass du aufhörst. Und wenn er dich dazu bringen kann, dem Wort nicht zu glauben, dann hat er dich. Denn erinnert euch, seine Waffen sind fleischlich, aber unsere Waffen sind's nicht. Er ist in diese Welt verbannt, er kann nichts anderes gegen dich werfen, als was natürlich und für Menschen üblich ist. Versteht ihr? Und er muss Waffen aus dieser Welt nehmen. Aber unsere Waffen sind nicht fleischlich. Sie sind nicht sinnorientiert oder fleischorientiert. Unsere Waffen sind mächtig durch Gott, um Festungen niederzureißen. Und diese Festungen sind nicht unbedingt Dämonen über einer Stadt. Wenn ihr den ganzen Absatz lest, findet ihr Hinweise auf falsche Lehre. Das sind Lehrmeinungen und Traditionen, die wir angenommen haben. Der Teufel kann gar nichts tun, es sei denn, du glaubst, er kann es. Sobald du also aufhörst zu glauben, dass er diese Dinge tun kann, kann er sie dir nicht mehr andrehen. Denn alles, was er hat, ist Täuschung. Versteht, er hat Fähigkeiten, denn daher kommen Krankheiten und Gebrechen. Aber er hat keine Vollmacht. I don't care how good a lock, a burglar. I don't care how good a burglar is at picking locks. Und wenn ein Dieb keine Vollmacht hat, ist mir egal, wie gut er Türschlösser knacken kann. Wenn er unbewaffnet ist und mein Schloss aufbricht und in mein Haus kommt, dann rufe ich nicht die Polizei. I'm going to call the coroner. Sondern den Totengräber. Ja, versteht ihr, was ich sagen will? Mit anderen Worten, es interessiert mich nicht, wie gut er beim Einbrechen ist. Wenn er drin ist, wird er es bedauern. Und er wird erkennen, dass er ins falsche Haus gekommen ist. Hinter dem Ganzen steht die Einsicht, dass der Teufel keine Vollmacht hat. Er hat noch die Fähigkeiten. Aber Jesus hat seine Vollmacht genommen. Jesus hat alle Vollmacht und der Teufel hat keine mehr. Der Teufel kann es zwar tun, aber er hat keine Erlaubnis mehr dafür. Ihr glaubt vielleicht, dass er Vollmacht hat, weil du gelehrt wurdest, dass du ihm durch eine bestimmte Tat Vollmacht gegeben hättest. Und weil du das denkst, nutzt er das aus, auch wenn es nicht wahr ist. Und was passiert, wenn du nicht mehr glaubst, dass er Vollmacht hat? Denn solange du glaubst, dass du keine Vollmacht hast, wirst du nicht kämpfen, denn du denkst, ich habe ihm ja Vollmacht gegeben. Er hat ja ein Recht, hier zu sein, bis ich diese Sache loswerde oder mit dieser Sache aufhöre. Also hat er das Recht, hier zu sein. Nein, Gott nahm ihm diese Vollmacht durch Jesus weg. Ja, weißt du, ich versuche herauszufinden, welche Sünde mein Großvater getan hat. Denn das ist der Grund, warum ich jetzt krank bin. Nein, der Grund ist, dass du die gleiche Sünde getan hast wie dein Großvater. Und wenn du mit der Sünde aufhörst, kann dich die Krankheit nicht mehr erwischen. Es ist erstaunlich, wie wir Christen solche Angst vor dem Teufel haben können, obwohl die Bibel ganz deutlich sagt, dass uns die Segnungen überholen werden. Es heißt nicht, dass du sie jagen musst. Es heißt, sie werden dich überholen. Mit anderen Worten, du kannst nicht vor ihnen weglaufen. Und trotzdem versuchen wir Christen immer herauszufinden, wo unsere Ahnen ihre Fehler gemacht haben, damit wir das beenden können. Allein das ist eine Lüge des Teufels. Denn Jesus hat das nicht getan und du bist sein Stellvertreter. Und ein Stellvertreter kann nur das sagen, was derjenige gesagt hat, den er repräsentiert. Jesus hat sich nie um Generationenflüche gekümmert. Er hat sich nie um dieses Zeug gekümmert. Wir werden uns später noch damit beschäftigen, aber in Hesekiel 18 sagt Gott ganz klar, ihr werdet nie wieder die Gelegenheit haben, dieses Sprichwort zu benutzen. Und das Erstaunliche ist, sogar im Alten Testament haben sie das nie wieder gesagt. Zuerst wurde das im zweiten Buch Mose gesagt, dann im vierten Buch, dann im fünften Buch. Das war vorher. Und dann kommt Hesekiel und sagt, das ist nicht mehr wahr. Das hört jetzt auf. Jetzt wird jede Seele, die sündigt, sterben. Und wenn du diese Dinge nicht tust, wirst du leben. Und wenn du sie tust, stirbst du. Das sagt er. Und das war danach. Und es widerspricht dem, was davor gesagt wurde. Ihr müsst erkennen, dass Offenbarung häufig fortschreitend ist. Gott sagt zum Beispiel, diese Opfer wirst du immer bringen, von heute ab. Und wie viele von euch bringen diese Opfer? Macht ihr nicht. Warum? But how many of you do them? You don't. Why? Because they were all. Weil sie Vorahnungen und Schatten Jesu waren, bis Jesus auftrat. Wir haben darüber gesprochen, wie man Ochsen und Ziegen geopfert hat, wie das Blut von Ochsen und Ziegen ihre Sünden bedeckt hat. Opfern wir immer noch Ochsen und Ziegen? Nein. Warum? Weil Ochsen und Ziegen nur der Schatten der Wirklichkeit waren, die dann kam. Also müssen wir das nicht mehr tun, denn sie sollten uns nur auf die Wirklichkeit hinweisen, die dann kam. So we don't have to do that anymore because they were to point us to the reality. Er sagte die gleichen Sachen, wie sie im Alten Testament stehen, und wir haben daraus geschlossen, dass sie immer noch gelten. Aber sie tun es nicht. Erstens wurde das Gesetz den Juden gegeben, nicht dir. Und manche kommen zur Kirche, um zurück unter das Gesetz zu kommen. Amen? Du warst einfach nur ein guter Sünder. Ich meine, jemand, der gut sündigt, nicht ein guter Sünder. Dich hat's nicht interessiert, welche Gesetze du gebrochen hast. Du musstest zur Kirche kommen, um herauszufinden, welche Gesetze du brichst. Und diese Gesetze sind noch nicht einmal für dich geschrieben. Und jetzt versuchen wir wieder unter ein Gesetz zu kommen und beginnen ein ganz neues Judentum, um jetzt neue Gesetze zu erfüllen. Aber wenn du dein Opfer nicht am Tag der Versöhnung bringst, wird Gott dich nicht segnen. Zu spät! Epheser 1,3. Gott hat dich bereits gesegnet. Vergangenheitsform. Das ist bereits geschehen. Du kannst nicht wegnehmen, was er bereits getan hat.